Skateboard, der ist Taxi, viele halten mich mit Spazier. Ich bin Bitch, mag Business kombiniert mit Star. Dann ist reich meiner 20 und wichtig, weil der endlich über Schwanz springt. Ich schreib Wände über Bitches in CVI. ÖPPP nur Daddy, nicht die 10 Gebote schrieb mein Willy. Das erste, schick ihn mit J-Jo, ist es rosa, also Fisch. Das zweite, verdient den Minimum an Beams von Ben Fitchy. Das dritte gibt Marke, Respekt, die mir mit 18 ihre Unschuld verlieren. Gleich auf der Sinn und ist die nächsten 18 nett zu bleiben. Nummer 4, es ist wichtig, dass Schlappen sich und Schwänzen reichen. Gebot 5, willst du Porno gehen, sei Fick, auf Schweigen. Gebot 6 ist Gesetz, Sex ist Pflicht, mit PBS als Stress im Bett. Bist du nicht nett, dann willst du Playboy nicht fett. Häschen, die 7 mal Düsen, die 8 ist wie die 6 Dübel. Die 9 bedeckte Freuen, Noten sind wie Tanker. Schwer zu treuen, deshalb sei in jedem Hafen vertreten. Fotzen halt zu bäumen, nicht läuft, sag in die 10 Gebote auf, check, es ist nicht mehr Hau, kurz drauf. Und bevor du vergisst, was das Wichtigste ist, Gebot 10, du musst weit gehen, um zu sehen, wie der Fall die Scheiße frisst. Was mich betrifft, ich befolge es jedes Mal. Ich setze die Grenzen, den anderen folgen. Mein Leben ist eine Serie, Seiten nur ohne Piloten. Ich werde jeden Tag kopiert, obwohl die Inhalte verboten wurden. Wie von Türken kommen, wie von Nazis, Juden, wie im Turm, aller Noten böse Lupen. Ich bin Bombe in allen Buben, mit Bösen, bist du weiß, einer von den Buben. Mit Namen von Königen in Sachsphasen und Bauern, die Läufer blass hinterlassen. Ich bin Mac und Mac, für Gangs und Rapper. Hab Mats in der Fotze voll gekleckt, bin Bube Racker. Willst du fliegen, gib mir Check. Und deine Nutte ist sie lecker, kleckern nicht wird, aber rotz bin ich voll de Fotze. War keiner Scheißer, doch nicht Beißer, nur Knaller, kleiner Schrabbler. Verfechter alter Werte, härterer Blabberer, Macker mit Baby, verfassende Macker. Und Pizza wird auf Teller, lieber 808 und Partys in Kellern. Lieber 8 und 8, wie von alten Zeiten Trellern. Denn ich bin am Martyrium zu Lebzeiten, weil ich nicht sterben kann. Du meine Ideen, die doch schon vor deiner Geburt sterben kannst. Ich hab mich eingenistet in Köpfen geistreich. Verdorben Geister und Meister auf Mais, schreit sich ein, Style bei anderen Netz sein. Beispiel gefällig bezüglich Westside. Ist die Hose meiner Homes aus der Weststadt? Ich hoffe, ihr macht den Restplatz. War nur eine Demo, wie's bei mir immer ist. War ich kein Problem damit ab, wenn ihr in meinem Zimmer bist. Nur was ihr nicht wisst, Vorschlag ist mein Zimmer, die Welt ist mein Haus. Bitch, Magnet ist mein Name, der Scheiter steht auf Haus. Was du in anderen kann passieren, dass du mich nicht sehen kannst. Weil ich Disco bin und Mama, ich bin schwarz auf der Straße. Ich bin der einzige Schwarze weltweit, der sich weiß einmal. Ich hab geplant, das machen Brüllt, ich hab gemalt, denn ich war Writer. Ich hab keine Knochen gebrochen, aber trotzdem die weiter. Hab abgesahnt als Wrecker, wollte verwahren als Poop-Wrecker. Ich hab mich getan, das Fackel der Geschmäcker. Und da passiert, das Hicker und wird auf der Checker. Bin ich bei Mac und Mac, bin Gangster und Rapper. Am Motzen, der Fotze, bin ich lecker, der Bubu-Racker. Willst du fliegen, gib mir Checker. Und wenn du nur willst, ist sie lecker. Klecker nicht was, aber rot bin ich voll, du Fotze. Aber